Telekom Doppelfernsprecher Reichenberger Straße 41 an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Gitterzaun, eine Art Baugitterzaun, der hier im Grunde genommen einen riesigen Haufen Pflastersteine umfriedet, wobei ein Stück der Reichenberger Straße aufgerissen ist und wahrscheinlich werden diese Pflastersteine dort irgendwann wieder verlegt. Hier auf der Reichenberger befinden sich auch einige Herren vor einem Bauwagen der Firma Gildemeister, die hier an einem Generator hantieren, wobei nicht genau klar ist, wofür dieser Generator eingesetzt wird. Ansonsten befindet sich in unmittelbarer Umgebung der Telefonzelle ein Kasten oder eine Art Schrankkasten der Deutschen Telekom mit der Aufschrift Bekleben verboten. Nichtsdestotrotz ist er verziert mit Graffitis und einigen Plakaten, wobei das aktuellste Plakat die Aufschrift trägt No Justice, No Peace, kein Friede mit dem deutschen Polizeistaat, weg mit dem Paragraphen 129a b, Freiheit für alle politischen Gefangenen, Demonstration am 22.09.14:30 Uhr, Pariser Platz. Das Ganze ist eine Veranstaltung vom antikapitalistischen Block. Ansonsten befindet sich hier links von der Telefonzelle ein abgerissenes Plakat mit der Aufschrift Schlager, Schlager, Schlager, Hip Shaking Grooves Made in Germany, Freitag, den 28.09.2007 ab 22 Uhr im Flying Sauvage Mayanenstraße, Ecke Reichenberger Straße, Kreuzberg. Ja, ansonsten hier in der Reichenberger Straße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.